Eine Einladung nach Karakorum. Mönke Khan war der Enkel eines großen brutalen Eroberers namens Genghis Khan. Hunderte Jahre nachdem die Araber ihr Reich gegründet und Tunis erbaut hatten, schuf Genghis Khan, der vielleicht mehr Menschen getötet hatte als jeder andere vor ihm, ein noch riesigeres Imperium, das Mongolenreich. Nach dem Tod von Genghis Khan regierte Mönke Khan dieses Reich. Er führte noch mehr Kriege und dehnte das Reich sogar noch weiter aus. Am Ende erstreckte es sich vom Pazifischen Ozean bis zum Mittelmeer und von Korea bis zur Ukraine. Doch genau wie König Gilgamesch von Uruk wusste auch Mönke Khan, dass seine Macht nicht ewig dauern würde. Er würde eines Tages sterben und Madenfutter werden. Das war ihm klar. Denn leider hatte er trotz all seiner Macht kein Rezept gegen den Tod. Er hatte auch keine Ahnung, woher die Menschen kamen und was das Leben überhaupt war. Er hörte viele Geschichten darüber, wahrscheinlich mehr als jeder andere auf der Welt. Schließlich herrschte er über ein riesiges Reich. Und bei diesem Wirrwarr an Geschichten wollte er natürlich herausfinden, welche die richtige war. Da kam Mönke Khan eine Idee. Er würde die schlausten Menschen der Welt zu einer großen Diskussionsrunde einladen. Bei dieser Versammlung sollten die Superhirne die richtige Geschichte zwischen all den Falschen erkennen. Sie sollten die einzig wahre Version auswählen. Dann könnte er, der Khan, die Menschen der Welt endlich dazu bringen, an diese eine wahre Geschichte zu glauben und ihm zu gehorchen. Eine Geschichte, ein Khan. So sein Plan. Im Jahr 1254 war es dann soweit. Mönke Khan lud kluge Menschen aus ganz Asien, Europa und Afrika zur großen Versammlung in seiner Hauptstadt Karakorum ein. Falls du dich jetzt fragst, warum er niemanden aus Amerika oder Australien einlud, nun, zu dieser Zeit gab es niemanden auf der Welt, der alle Erdteile kannte. Mönke Khan hatte noch nie von Amerika und Australien gehört. Und in Amerika und Australien hatte noch niemand von Mönke Khan und seinem Mongolenreich gehört. Dafür stellen wir uns jetzt vor, dass Abdallah, unser Junge aus Tunis, unter den schlauen Menschen war, die sich auf die lange gefährliche Reise nach Karakorum machten. Denn bestimmt war er inzwischen ein berühmter muslimischer Gelehrter geworden, ein Ulema. Und seine wissbegierige Tochter Fatima hatte er auch dabei, denn Fatima diskutierte für ihr Leben gern über die Rätsel der Welt. Als die beiden in Karakorum ankamen, ging Abdallah direkt zu Mönke Khans Palast, um die anderen Experten aus Europa, Persien, Indien und China zu treffen. Während die Erwachsenen dem Khan ihre Geschichten erzählten, blieb Fatima in der Herberge. Dort traf sie Kinder aus vielen verschiedenen Ländern, die ihre Väter, Mütter oder Lehrer ebenfalls zur Karakorum-Konferenz begleitet hatten. »Hallo«, begrüßte Fatima zwei Jungs und zwei Mädchen. »Ich heiße Fatima und komme aus Tunis. Ich bin mit meinem Vater Abdallah hergekommen.« »Hallo«, antwortete der eine Junge. »Mein Name ist Paulus und ich komme aus Rom. Ich lasse mich gerade zum christlichen Priester ausbilden. Mein Lehrer ist im Palast und erzählt Mönke Khan vom himmlischen Vater und Jesus Christus.« »Hey, ich lasse mich auch zum christlichen Priester ausbilden«, warf der zweite Junge ein. »Ich heiße Konstantinus und komme aus Ephesus.« »Ich bin Eleanor«, stellte sich eines der beiden Mädchen vor und schwieg sofort wieder. »Und ich bin Kulan«, sagte das zweite Mädchen. »Ich komme aus der Mongolei. Ich bin in Karakorum geboren und freue mich, dass ihr alle hier seid. Meine Familie glaubt an die 99 Tengri-Gottheiten und an die Geister der Erde und des Wassers. Aber ich habe schon von anderen Religionen gehört und würde gerne mehr darüber erfahren. Man lernt bestimmt viel von Menschen aus anderen Ländern. Ich bin leider noch nie aus Karakorum rausgekommen.«